I met a beautiful princess in the land of Ubladi. Das Leben ist Traum. Wenn Leben ein Traum ist, finden wir dann nicht in den Träumen unser eigentliches Leben? Finden wir dann nicht in den Träumen unser eigentliches Leben? Unser eigentliches Leben? Am Ende werden alle Figuren, die Lebenden wie die Toten, ihre Träume verlassen und sich in den Paradiesen wiederfinden, die sie zu ihren Lebzeiten gesucht haben. Last Exit to El Paso. Hörspiel von Fritz Rudolf Fries. Nur noch eine Geschichte. Du sollst mir vorlesen, Opa. Die Bremer Stadtmusikanten. Oh. Esel, Hund, Katze, Hahn. Ja, sie gehen auf die Wanderschaft, als keiner mehr ihre Dienste haben will. Aha, etwas Besseres als den Tod findest du überall. Fabius, mein Herr, ab in die Falle. Was? Nein, noch nicht. Kathleen, bitte. Es ist spät. Es wird schon ganz dunkel. Morgen nimmt dich dein Vater wieder mit nach London. Dann musst du fit sein. Du hörst, was Kathleen sagt. Sie ist nicht nur meine Pflegeschwester, meine Köchin und Sekretärin. Sie hat hier auch das Sagen. Na gut. Gute Nacht, Opa. Gute Nacht, Fabius. Träum was Schönes. Spreche ich mit Herrn Dr. Arunax? Woher kennen Sie mein Pseudonym? Das noch aus der Zeit ist, da ich mich mit Jules Verne beschäftigte. Ja. Allerdings schreibe ich mich subversiverweise mit zwei R und einem N. Herzlichen Glückwunsch, Herr Dr. Arunax. Sie haben eine Weltreise gewonnen. Blödsinn. Ich eine Weltreise in 80 Tagen, da ich schon fast ein toter Mann bin. Meine Tage sind gezählt, nach Ansicht der Ärzte. Nehmen Sie Papier und Bleistift. Nochmal Telefon, Herr Doktor. Moment. Rufen Sie in 10 Minuten wieder an. Auf dem Handy ist ein gewisser Archimboldi. Archie! Verschuld! Ja? Du wirst es kaum glauben. Mich ruft doch eben jemand an und sagt, ich hätte eine Weltreise gewonnen. Es geht wohl darum, zu zweit ein gewisses Ziel in einer vorgeschriebenen Zeit zu erreichen, um eine Prämie zu kassieren. Meine Frau weigert sich. Nimm doch deinen Sohn Piet mit auf die Reise. Im Übrigen, ich habe soeben den gleichen Anruf bekommen. Ach, eine Verschwörung vermute ich. Und ich bestehe doch nur noch aus den Ersatzteilen einer himmelwärts fortschreitenden Medizin. Etwas Schlimmeres als den Tod findest du überall. Die Bremer Stadtmusikanten gehen auf Weltreise. Gott, wir kommen. Am besten gleich. Hier ist die Arznei für die Nacht. Komischer Name, Archimboldi. Ist das ein Freund von Ihnen? Ja. Und er heißt nicht wirklich so. Er ist Dramaturg. Er schaffte im Schatten Brechts und in unmittelbarer Nähe Helene Weigels am Schiffbauerdamm. Wir arbeiten gemeinsam an einem Filmprojekt. Vielleicht wird es auch ein Hörspiel. In den Mittagsstunden des 20. Februar griffen nordamerikanische Bomberverbände mehrere Orte in Nord- und Mitteldeutschland an. Die deutsche Luftwaffe griff in der vergangenen Nacht mit starken Verbänden London an. Durch Spreng- und Brandbomben entstanden stellenweise beträchtliche Schäden. Von Spreng- und Brandbomben, besonders in Leipzig, ausgedehnte Brände und Zerstörungen im Stadtgebiet. Der Reichsender nunmehr wegen Annäherung feindlicher Flugzeuge ab. Wir bitten unsere Hörer, ihr Empfangsgerät auf einen anderen deutschen Sender einzustellen. Es herrscht Krieg. Nach 20 Uhr ist die Stadt wie ausgestorben. Die Angst vor einem Bombenalarm band die Menschen in ihre Zimmer, das Ohr am Rundfunkgerät. Am Tag hat beengt wohnende Verwandtschaft uns aufgenommen. Alles, was man besaß, ist in einem anderen Land geblieben, seit der Vater in den Krieg gerufen wurde, an die Front. Zwischen Nacht und Tag liegt ein Land der Sehnsucht. Das ist da, wo wir herkamen. Vor allem die Mutter wurde aus ihren Paradiesen vertrieben. Das Kind kann aus keinem Paradies vertrieben werden. Es findet immer neue Paradiese. Hier ist das Kulturradio des RBB. Nachrichten. Los Angeles. Aus dem Museum of Contemporary Art wurde eine bedeutende Andy Warhol-Sammlung gestohlen. Es geht um eine Porträtserie mit Sportgrößen aus den 70er Jahren. Die Sammlung soll mehrere Millionen Euro wert sein. Kathleen? Brügge, auf Einladung der Wissenschaft referiert bitte machen Sie auf. Über den Einfluss von Jules Verne auf Nerudas Vorstellung einer exotischen Welt, die ja nur eine befreite Welt sein könne. Am Ende, führte er aus, wurde daraus die eingezäunte Welt des real existierenden Sozialismus. Die Stars der Tagung waren die Kritiker Jean-Claude Pelletier, Manuel Espinosa, Piero Morini, der wie immer im Rollstuhl saß, und Liz Norton, angereist aus Paris, Barcelona, Turin und London. Bonjour, buon dia, buongiorno. Hi everybody, I love you. I love you. I love you. Mehr Licht, Stunde Null, Inventur, Reich Gottes. Ein internationales Germanistenquartett mit einer integrierten Dreiecksbeziehung. Liz Norton schläft abwechselnd mit Pelletier und Espinosa, ehe sie sich, aber das kommt später, irgendwann Morini zuwendet. Auferstanden sind die Figuren aus dem letzten Roman von Roberto Bolaño, der den mysteriösen Titel 2666 trägt. Leider ist der Autor nach Manuskriptabgabe verstorben. Das Spezialgebiet der Kritiker sind die Romane des ominösen Benno von Arcimboldi, Nobelpreiskandidat aus Ostpreußen. Guten Abend, alter Mann. Mein lieber Arcimboldi. Archie for short. Ich war eben dabei, ein wenig einzunicken. Du stammst doch aus Ostpreußen. Ich bin Schlesier. Aber du kandidierst für den Nobelpreis. Ja, wie ich sehe, bin ich wieder mal der Erfolgreichere von uns beiden. Ich stehe dem Grab ein deutliches Stück näher. Ja, stehen ist gut. Während du locker hier hereinschneist, kann ich mich kaum noch bewegen. Ich liege angekettet in der Matratzengruft. Es gibt da einen Trick, um den Tücken des Alters zu entkommen, was nichts anderes heißt, als den Verlust der Sexualität zu ignorieren. Führen wir einander unser geistiges Lebenswerk vor. Darauf folgt der sensationelle Einfall zu einem neuen Buch oder Film. Ja, oder zum Hörspiel. Auch das. Im Übrigen, mein Sohn Pete, der Filmemacher, wird mich auf der Reise begleiten. Ach, darauf trinken wir einen. Drüben steht die Flasche. Bourbon. Überhaupt Amerika. Wie hast du gesagt, etwas Besseres als den Tod findest du überall? Grimms Märchen von den Bremer Stadtmusikanten. Du, Archie, bist der Esel. Ich bin der Hahn, der den neuen Tag verkündet, und Pete ist der Hund, der auf die Pauke haut und die Verbrecher zur Strecke bringt. Fehlt noch die Katze. Dann müssen wir Kathleen mitnehmen. In den späten Jahren der DDR, als der alte Mann noch ein junger Mann war, vergleichsweise, auch wenn er viel älter war als seine zweite Frau, bekam er die Genehmigung, sich von seiner Ehefrau Jackie auf einer sogenannten Westreise begleiten zu lassen. Sie fuhren nach Paris. Bei der Rückreise, als der Zug am Bahnhof Zoo hielt, stieg die Ehefrau aus, während er allein im Abteil sitzend am Bahnhof Zoo, Endpunkt Bahnhof Friedrichstraße, Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik, auf ihre Jackies Rückkehr wartete, wurde ihm klar, sie kam nicht zurück. Hätte ich aussteigen sollen, sie suchen. Stattdessen ging er zu seinem Freund Archie, dem Dramaturgen. Sie schrieben ein Exposé. Niemand wollte es haben. Weder das Fernsehen noch die DEFA. Westflucht. Und so klingelten zwei Herren in makelloser Zivilkleidung, schwarzer Anzug, weißes Hemd mit elegant geschwungenem Binder um den Hals an der Wohnungstür. Heckle und Jeckle. Sie fanden rasch zu sich selbst, indem sie ihre Klappkarten mit jener trickreichen Bewegung öffneten und schlossen, mit der Carmen ihre Kastagnetten auf und zuklappt. Und so konnte der Tanz beginnen. Hier ist das Kulturradio des RBB. Kurznachrichten. Los Angeles. Aus dem Museum of Contemporary Art wurde eine bedeutende Andy Warhol-Sammlung gestohlen. Die bringen wirklich jede Stunde dieselben Nachrichten. Aus den 70er Jahren. Dennoch, das wäre ein brandheißer Filmstoff für deinen Sohn Pete. Ein Roadmovie. Vielleicht ein Krieg unter Sammlern. Oder in den Bilderrahmen ist Kokain versteckt. Das Ganze eine mexikanische Mafia-Geschichte. Wir müssen gegeneinander antreten, du und ich. Und ganz nebenbei diesen Raub aufklären. Es geht darum, wer von uns beiden schneller ist. Wir starten in New York. Du nimmst den Weg an der Westküste, ich an der Ostküste. Das Ziel ist El Paso. Das entspricht der mexikanisch-amerikanischen Grenzstadt Santa Teresa aus Bolaños Werk. Welcher Bolaño? Roberto Bolaño, ein Chilene. Er hat den sagenhaften Roman 2666 geschrieben. Ein Werk von unvergänglichem Wert. Ich lese ihn gerade. Und mache die ungeheuerliche Entdeckung, du könntest ihm entsprungen sein. Papalapap. Auch eine? Die Ärzte haben mir das Rauchen nicht verboten. Sie haben durchaus recht. Mit Wein und Zigarren versorgt mag der Weg zur Hölle weniger bedrohlich aussehen. Aber bei der Zigarette mag ich im Augenblick doch nicht mithalten. Gleich wird hier ein Mann auftauchen. Der werte Herr Frankfurter. Er bringt eine Art Vertrag. Der Gewinner bekommt 30.000 Euro. Kathleen! Kathleen! Kommst du mit nach Amerika? In the land of Ubladi. In the land of Ubladi. I met a beautiful princess in the land of Ubladi. Bevor er jenes Zwischenreich erreichte, das den Tag von der Nacht trennt, das Wachsein vom Träumen, fiel dem alten Mann mit Schrecken ein, Kathleen nicht gefragt zu haben, ob sie Fabius zu seinen Eltern gebracht habe. War das Vergesslichkeit? Oder die Hoffnung, er möge in seinem Bett auf ihn warten? Als Pierre Aronnax und Archimboldi traten sie mit Kathleen und Pete im Schlepptau die Weltreise an. Kleiner Schluck gefällig. Danke. Ich bevorzuge ein Glas Sekt. Du darfst doch nichts trinken, Papa. Und Sie, alter Mann, auch nicht. Die Medikamente, die ganzen Pillen gegen zu hohen Blutdruck, träge Verdauung, Rheuma, Arthritis und Vitaminmangel. Und du darfst hier nicht rauchen. Nein, früher konnte man das. Ich habe Zeitungen und Magazine gekauft. Ah ja, der Playboy. Und die deutsche Übersetzung von Bolaños Roman. Coffee or tea, Sir? Ich bin Patsy DiCaprio, Ihre Reiseleiterin. Sehr erfreut. Ich muss mit Ihnen über die neuesten Einreisebestimmungen in die USA sprechen. Als aus den neuen Bundesländern kommende Teilnehmer einer Weltreise sind Sie per se suspekt. Somit bin ich für Ihre Gesinnung verantwortlich. Zumindest muss ich sicherstellen, dass die Gruppe keine terroristischen Ambitionen hegt und auch nicht die Absicht hat, das Pentagon oder das Weiße Haus mit einer entführten Maschine zu rammen. Oh, my Lord. Ich hätte da ein paar Fragen. Well, I've met a beautiful princess from the land of Ubladi. Ubladi. She smiled and said, Ubadilia. Die Maschine kreiste über Manhattan. Der alte Mann fiel in einen Kurzschlaf. Als Bub sitzt er an der Seite seiner Mutter im Salon jener fremden Wohnung, in der sie übernachtet haben. In feinen Porzellantassen wird Ersatzkaffee gereicht und Kunsthonig auf Schwarzbrot. Der unter grauen Wolken anbrechende Tag verkündet Unheil. Denn heute wird seine Mutter ihn in der Schule anmelden, und weder Zahnschmerzen noch eine Erkältung sind ihm zu Hilfe gekommen. Verloren steht er im Klassenzimmer. Da entdeckt er seinen Enkel, Fabius. Welches Märchen, fragt ihn die Lehrerin, kennst du denn schon? Die Bremer Stadtmusikanten. Etwas Besseres als den Tod kannst du überall finden. Wach auf, alter Mann. Kathleen, du? Wir sind beim Du angekommen? Wie schön. New York liegt hinter einem Vorhang wirbelnder Schneeflocken. Sie hatten die Formalitäten der Einreise hinter sich gebracht. New York empfing sie als Filmkulisse. Der alte Mann vergaß seine Albträume angesichts dieser einander durchdringenden, sich auflösenden und neu formierenden Menschenmenge. Es scheint mir unmöglich, jemand könne in New York sterben. Hier ist es, das Gramercy Park Hotel. Ich werde mich nun verabschieden. Herr Frankfurter wartet in der Hotel Lounge auf Sie. Nun, ich hoffe, Sie hatten einen angenehmen Flug. Kommen wir zur Sache. Die Paul Delvaux-Ausstellung in der Fifth Avenue mit Leihgaben verschiedener in- und ausländischer Museen ist über Nacht ausgeraubt worden, wie soeben die kubanische Putzfrau Margarita Fernandez der Polizei mitteilte. Eine Liste der gestohlenen Bilder wird im Internet veröffentlicht. Die Bilder sind hochversichert gewesen. Ja, ich dachte, es geht um diese Andy Warhol-Sammlung. Gestern Warhol, heute Delvaux. Diese Banden sind skrupellos. Jagen sie in die Beute ab und kassieren sie die Prämie. 30.000 Euro für den, der schneller ist. Ja, davon hat uns keiner was gesagt. Ich dachte, wir hätten eine Weltreise gewonnen. Wir verkleiden uns am besten als die Bremer Stadtmusikanten. Vermutlich werden die Diebe so einfältig nicht sein, ihre Beute direkt in den Vereinigten Staaten anzubieten. Das läuft eher über eine Grenzstadt zwischen den USA und Mexiko. Wir sind sowieso unterwegs nach El Paso. Wir werden sie um die Wette jagen. Ein solcher Auftrag schreckt mich nicht. Ein Eldorado der Rauschgiftmafia. Die Wette biete ich. Top. Und Schlag auf Schlag. Sir? Für mich eine kalorienarme Cola. Wir nehmen Avocadosalat mit Krabben und den kalifornischen Weißwein. Nun zur Sache. Herr Dr. Aronnax nimmt den Weg an der Westküste. Herr Acimboldi bleibt hier an der Ostküste. Man gibt Ihnen, an Ihr Ziel zu kommen, exakt 60 Tage. 60, keine 80, verstanden? Wir übernehmen die Kosten. Sie bekommen jeweils ein Buick und ein Spezialhandy, mit dem Sie ständig miteinander in Verbindung stehen können. Don't mean a thing if you ain't got that swing. Ah, the Duke, for short. Nachts können die Sterne auf dem Wattwasser schwimmen. Ja, ja. Fritz Rudolf Fries, Der Weg nach Oubliadou, Frankfurt am Main, 1966, Seite 54. In der Nacht vor ihrem Abflug nach Seattle, von wo aus ihre Fahrt nach El Paso beginnen sollte, träumte dem alten Mann, er liege zu Hause in seinem Bett. Tags zuvor habe ich mein Testament in Anwesenheit eines Notars aufgesetzt. Dein Bett soll meine Oma bekommen? Nun, eine meiner beiden Frauen, Franziska oder Jackie. Nicht ohne ein maliziöses Lächeln habe ich verfügt, dass es derjenigen zufallen solle, die sich am Tag der Testamentseröffnung einfände und die besseren Argumente vorbrächte. Opa, es wird schon bald hell. Sein Traum zerging allmählich, verwischte, wie ein Negativ, das zu viel Licht ausgesetzt wird. Der neue Tag kehrt mit den Bäumen, die Wolken der Nacht beiseite. Doch er kam noch dazu, die Pointe zu erleben. Wie nämlich die Siegerin nichts Eiligeres zu tun hatte, als das Bett mit einer Axt zu zertrümmern und es im Garten zu verbrennen. Gut, dass ich bei Zeiten nach Amerika entkommen bin. Am Flughafen von Seattle wurden sie erwartet. Das heißt, ein Beauftragter des Reisebüros, ein junger Latino, hielt den Ankommenden ein Schild entgegen. Sie lasen, nicht ohne Befremden, als würde hier ein Geheimnis verraten. Last exit to El Paso. Last exit to El Paso. Duro es El Paso. Der Latino entriegelte per Fernbedienung die Türen des tundragrünen Buicks. Er verstaute wortlos Koffer und Taschen, reichte Kathleen den Autoschlüssel, zeigte ihr eine auf Null gestellte Uhr neben dem Fahrtanzeiger. Gracias, amigo. Der alte Mann zog sich den Sicherheitsgurt über Bauch und Schulter. Er war aufgeregt wie vor den großen Ferien. Eine Freude, die Fabius noch vor sich hatte. »On the road«, sagte er und suchte nach einer Zigarette. Kathleen reichte ihm den Anzünder. Dann packte sie die Reste ihrer Mahlzeit in eine Kühltasche, orientierte sich notdürftig auf der Karte und startete das Auto. Von damals? Waffen-SS in Breslau und Krakau? Nigger, Juden und Zigeuner, alles Gesochse. War nicht gerade gerührt, als er uns sah. Verwandtschaft aus der Ostzone. Ihr könnt euch denken, dass wir es nicht lange aushielten und die Kurve kratzten. Hoppe hätte uns am Ende glatt das FBI auf den Hals gehetzt, als wären wir Abgesandte Bin Ladens. On the road again, mahnte der alte Mann. Dem Stand der Sonne nach musste es Mittag sein. Er hatte es aufgegeben, die Ortszeit mit der Zeit im Niederbarnim zu vergleichen. Längst erschien ihm der zurückgelassene Teil seines Lebens wie ein Traum. Er schloss die Augen. Während das bequeme, von einer Klimaanlage angenehm temperierte Vehikel die Küstenstraße erreichte und eine Ahnung von Strand und Meer jede Sorge um den Verlauf der Reise vertrieb. Der alte Mann erwachte, er lag in seinem Bett. Ein Donnerschlag hatte ihn geweckt. Er tastete nach Fabius, doch der lag längst in seinem eigenen Bett. Sollte er nach Kathleen klingeln? Er spähte zum verhangenen Fenster. Kein Blitzschlag erleuchtete die Scheibe. Nur das träge dahinziehende Licht vorbeifahrender Autos malte abstrakte Muster an die Zimmerwände. Die aktuellen Wasserstände 205, gefallen 3. 3, 7, 4. Der Reichs unter Leipzig schaltet nunmehr wegen Annäherung feindlicher Flugzeuge ab. Seit jenen Kriegsnächten im Notquartier hatten seine Mutter und er den lähmenden Tonfall der Sirenen im Kopf, immer in Erwartung, aus dem Schlaf gerissen zu werden und vor drohendem Luftangriff in den Keller zu müssen. Noch immer verfolgten den alten Mann die eingebildeten Donnerschläge. Good morning, America. Wie stehen die Aussichten auf ein Frühstück? Hier hast du Pancakes mit Ahornsirup. Eine To-Go gibt's später. Gleich Nachrichten. Bitte dreh das Radio lauter. Mich würde interessieren, wie der Stand in Sachen Warhol und Delvaux ist. Tja, wo werden wir heute unser Nachtlager aufschlagen? In Monterey. Viel zu weit. Schätzungsweise noch 800 Meilen. Lieber einen Abstecher nach Sacramento in die alte Goldgräberstadt. San Francisco wäre mir wichtiger. Die Nachrichten. Zu Hause sorgte der alte Mann dafür, dass sein Enkel ein zensiertes Fernsehprogramm zu sehen bekam. Ein mit der neuen Zeit versöhntes Sandmännchen und die Augsburger Puppenkiste. Von dort kam das Zauberkraut Raxel, das einen alten Mann in ein Kind verwandeln konnte und ein Kind in einen alten Mann. Schwer zu sagen, welcher Zustand der wünschenswertere war. Auf Video sahen sie ältere Folgen mit Mickey Mouse, Donald Duck und den renitenten Neffen, mit dem einfältigen Goofy und dem Roadrunner, den Fabius Hutrunner getauft hatte. Miep, miep, miep, miep, sagte der Roadrunner und fiel trotz seiner ausgeklügelten Tricks auf die Nase. Fabius klatschte vor Vergnügen in die Hände und sein Großvater tat es ihm nach. Der Tag geht. Johnny Walker kommt. Un tequila, por favor, y con un poquito de hielo en el vaso. Gracias, guapa. You are welcome. Die beiden Ganoven mit ihren Silberkettchen am Handgelenk und den tief bis in die Brust geöffneten weißen Hemden, die ein paar Meter entfernt am Tresen lehnten, grienten verstohlen. Das ist Heckle und das ist Jeckle. Heckle ist Fotograf und Jeckle Redakteur eines bekannten Magazins. Jeckle und Heckle hießen nicht so die hinterlistigen Krähen in einem Walt Disney-Film? Nein, das waren so Nachkriegselstern von einem gewissen Paul Terry. Und was haben sie dir angeboten? Ein paar Fotos von mir, aufgenommen in der Bucht von San Francisco, in einem Käfig, den ein paar dressierte Haifische umschwänzeln. War and murder is my business. In pictures you never forget. It's called Rubens the Movie. Rubens, the steakhouse and fresh seafood grill? No, Rubens the Movie. Kathleen wartete bis zum nächsten Morgen, um dem alten Mann die beunruhigenden Nachrichten mitzuteilen, die Archies Sohn Pete geschickt hatte. Ihr Wagen sei auf dem Highway gestoppt worden. Wie immer hatte sich der Senior nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten. Doch die Herren, die ihre Papiere verlangten, seien in Zivil aufgetreten. Mit Bedauern hätten sie mitgeteilt, Archie mitnehmen zu müssen. Und trotz seiner Proteste legten sie ihm Handschellen an, bevor sie ihn auf den Rücksitz ihres Chefs schoben. Pete hatte sich sofort mit Patsy in Verbindung gesetzt und diese habe herausgefunden, unglaublich, man verdächtige Archie, der ominöse Benno von Archimboldi zu sein, ein auch in den USA gesuchter Kriegsverbrecher. Was für ein Unsinn. Eine unselige Namensgleichheit. Archie ist nicht Benno von Archimboldi, das hat er mir selbst gesagt. Wer das beweisen könnte, wären Bolaños vier Kritiker. Pelletier, Espinosa, Morini und Liz Norton haben den Kosmos der Literatur verlassen und steigen in die wirkliche Welt herab. Well, here we are. I love you. I love you. I love you. Ich kann mich erinnern, da ich zum ersten Mal Archimboldi gelesen habe. Ich fand auf Umwegen zu Archimboldi. Jean-Claude Pelletier, Jahrgang 1961, wurde schon 1986 Professor für Deutsche. Ich sehe mich selbst, weil ich jung und ohne Geld in einer Chambre de Bonne wohnte, wo ich mir das Waschbecken zu werden. Und obwohl ich Benno Archimboldi, erste Mal 1976, noch etwas hat Morini, Pelletier und scheißens auf einer fürchterlich verdreckten Toilette hockte, die weniger eine Toilette als ein Abort- oder Güllebecken war. Einen eisernen Willen. Eigentlich hatten sie sogar noch etwas Nicht abschrecken. Ein merkwürdiges Buch, dieses 2666. 1200 Seiten. Nett, dass du mir die Übersetzung ausleihst. Aber ob ich die jemals zu Ende lesen werde? Findest du nicht, dass Roberto Bolaños Kritiker ungeheuer plastisch sind? Irgendwann steigen die aus dem Roman aus und leisten uns Gesellschaft. Nichts ist ärger, als wenn das Leben anfängt, die Kunst zu imitieren. Womöglich ist das alles nur ein Traum, dachte der alte Mann, als er seine Muffins mit Ahornsirup bestrich und in der Zeitung von einem Rauschgiftring las, der an der amerikanisch-mexikanischen Grenze bei El Paso aufgeflogen war. On the road again. In Erwartung weiterer Nachrichten von der Ostküste steuerten sie San Francisco an. Du hast angedeutet, eine neue Theorie zur Existenz unseres Benno von Archimboldi zu haben. Welche, wenn man fragen darf? Wenn er nicht Günter Grass ist, und davon können wir ausgehen, dann ist er der eigentliche B. Traven, der in München zum Tode verurteilt wurde in den Tagen der gescheiterten Räterepublik und der nach Mexiko entkam. Travens Witwe könnte es bestätigen. Falls sie noch lebt. Wie eine gläserne Schale wölbte sich ein weißblauer Himmel über Kalifornien. San Francisco bot sich dar wie eine einzige Verheißung. Der alte Mann, im Spannungsfeld widerstreitender Gefühle, zog es letztlich dann doch vor, den Nachmittag auf seinem Zimmer zu verbringen. Er legte sich auf sein Bett, streifte die leichten, bequemen Slipper von den müden Füßen und schaltete den Fernsehapparat ein. Hier ist der Deutsche Volkssender, die Stimme der nationalen Friedensbewegung. Herr Archimboldi, wir glauben an Seelenwanderung. Angesichts der Tatsache, mein Mischa, dass ich heute weit über 100 Jahre alt sein müsste, wenn ich unter dem Namen Red Maroth ein Kämpfer der Münchner Räterepublik gewesen wäre. Der zum weltberühmten Autor B. Traven wurde. Lieber Mischa Wolf, jener Traven war ein Hochstapler. Er wurde, nachdem er die Urwälder, Schlachthöfe und Erdölraffinerien Mexikos erkundet hatte, zum Herausgeber meiner Manuskripte. Daheim in einem Land, wo noch immer Sippenhaft herrscht. Wollen Sie damit sagen, das neue vereinte Deutschland setze Ihren Namen auf seine Fahndungslisten? So ist es. Aber erstmal bin ich frei. Nun, einmal mehr willkommen in den Vereinigten Staaten, dear comrade. Sie wissen, ich habe im Mai 1990 ein Angebot der CIA über eine siebenstellige Summe, eine neue Identität und ein Haus in Kalifornien erhalten. Glauben Sie mir, wir Antifaschisten sind noch immer ein Hort der Freiheit. Für alle Erniedrigten und Beteiligten. Spasibo, Tovarisch. Ich bin dann mal weg. Schalt mal um. Kathleen! Es gibt da einen Livestream aus der Villa Aurora. Dort? Im Westen von Los Angeles? Das ist ja gleich um die Ecke. Leon Feuchtwanger und seine Frau Martha verbrachten dort ihr Exil. Inzwischen gebaren sie ein deutsches Kulturdenkmal. Psst! Jetzt mach schon! Im Salon der Villa Aurora saßen Germanisten und Medienwissenschaftler. Gezeigt wurden Bilder vom 70. Geburtstag von Heinrich Mann. Die einfallsreichsten Studenten überraschten mit einer Montage historischer Filmaufnahmen, die über den riesigen Fernsehschirm huschten wie eine Geistererscheinung. Sie tun es. Sie tun es wirklich. Sie steigen aus dem Roman. Wie? Wer? Na, die vier Kritiker. Siehst du sie nicht? Sie kommen rein und setzen sich ins Publikum. Bolaños Kritiker lächelten, maliziös wie Kinder. Denn da waren sie alle versammelt, die deutschen Emigranten der 40er Jahre in Kalifornien. Die Brüder Mann mit ihren Frauen, die bedächtige Katja und die laute, von zu viel Brandy alkoholisierte Nelly, Feuchtwanger, dem seine Frau Martha einen Teller grünen Salat unter die Nase hielt, und der kleine Doktor gab die Blätter weiter an seine Schildkröten. Und es saß in auffälliger Entfernung von Thomas Mann der Stückeschreiber Bertolt Brecht in einer Art Sträflingskleidung und eine stinkende Zigarre rauchend. Helene Weigel fehlte in der abendlichen Soiree. Schweigsam und seinen Gedanken hingegeben saß da Döblin. Nelly umarmte immer wieder ihren Heini, so dass Bruder Thomas, der seine Glückwünsche vom Blatt las, sie mit giftigen Blicken und einem gemurmelten »diese Trulle« zu bannen versuchte, als ein verspäteter Gast eintraf, dessen Schönheit allen die Sprache verschlug, Marlene Dietrich. Sie trug eine amerikanische Uniform, da sie unterwegs an die Front war, um den Boys die amerikanische Fassung von Lili Marleen und »Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt« vorzusingen. »Wir müssen dahin!« Sofort fahren zur Villa Aurora. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Denn das ist meine Welt. Wir kamen gerade richtig. Marlene überschaute die Situation und zog Nelly an sich, gab ihr eine Zigarette. Thomas Mann war der Ansicht, Deutschland müsse platt gemacht, zurück in die Steinzeit gebombt werden. Nun aber fegte Brecht den grün schimmernden Kristallaschenbecher zu Boden, dass es wie ein Pistolenschuss klang, und wiederholte, was Stalin bei Kriegsende gesagt hatte. Die Hitler kommen und gehen, das deutsche Volk bleibt bestehen. Niemand protestierte bei der Erwähnung des sowjetischen Diktators. Thomas Mann fühlte sich herausgefordert. sagte aber nichts. Im Anschluss an die gelungene Veranstaltung nahm man noch einen Drink im Rauchsalon. Kathleen sah ihren alten Mann besorgt an. Sein Schweigen gefiel ihr nicht. Doch er wartete bloß. Es dauerte eine Weile, bis die Gläser mit Cuba Libre oder Canada Dry vor ihnen standen und die Thunfisch- und Chicken Whopper. Dann war es soweit. Bolaños Kritiker Pelletier, Morini, Espinosa und Liz Norton wollten nun endlich von den Studenten gehört werden. Wir wollen auf etwas aufmerksam machen, das uns in den Sätzen der Manns, Feuchtwangers, Brechts aufgefallen ist. Nämlich ein merkwürdiger Alterungsprozess. Eine Art Kalkablagerung. Dass man fürchten muss, der Inhalt, den sie transportieren, würde beschädigt werden. Sie haben es geschafft, Kathleen. Die Kritiker sind wirklich der Literatur entflohen. Sie sind real. Willkommen in der Welt. Umso schlimmer, dass sie sich derart despektierlich äußern. Bolaños Kritiker wiegten die Köpfe. Sie verzichteten auf Hinweise zur Person Benno von Archimboldis. Dessen Identität werde sich in Mexiko offenbaren, flüsterte Aronnax seiner rätselhaft schönen Begleiterin zu. Und also könne es nicht schaden, wenn die Kritiker, wie er vermute, gleichfalls El Paso ansteuerten, einen Grenzort, der durch seine vielen an Mädchen und Frauen verübten Morde in die Schlagzeilen gekommen war. Lies mir vor, Opa. Du sollst mir vorlesen. Die Bremer Stadtmusikanten. Ich kann nicht. Es ist ganz dunkel. Dann musst du erzählen. I musicanti di Brema. Los musicos de Brema. Le musicien de Brema. Bolaños Kritiker. Hi, everybody. Wo kommen die denn her? We love you, we love you. Esel. Hund, Hahn. Und Katze. Also gut, Esel, Hund, Hahn und Katze. In die Jahre gekommen, bisher treue Diener ihrer Herrschaft, bringen nunmehr keinen Profit mehr. Ihre Herren wollen sich ihrer entledigen, kurzer Prozess. Den Esel schickt man in die Wüste, da kann er verhungern. Der Hund wird erschlagen, der Hahn kommt in den Suppentopf. Die Katze, die 9 Leben hat, wird, wenn es sein muss, 9-mal ersäuft. Gar nicht, Opa. Ja, ja, du hast ja recht. Die Revolte der Unterdrückten kann nicht ausbleiben. Sie besinnen sich auf ihre Talente. Der Esel will die Klampfe spielen. Der Hund schlägt die Pauke. Hahn und Katze können als Countertenöre auftreten. Und also machen sie sich auf den Weg. Denn etwas Besseres als den Tod findet man überall. Sind die dann nach Bremen gegangen? Kunst braucht Publikum. Kommerz und Kunst. Eine Metapher von Ewigkeitswert. Nun, der Weg ist weit. Die Tiere sind alt. Da entdecken sie in einem Wald ein Haus, in dem Haus ein Licht. Und als sie durch die Scheiben spähen, sehen sie ein paar finstere Gestalten, die zechen und prassen. Sie stürmen das Haus. Die Räuber nehmen die Beine in die Hand und die Tiere ergreifen Besitz von den Kostbarkeiten. Der Schlaf überkommt sie. Der Esel legt sich auf den Misthaufen, der Hund vor die Tür, der Hahn fliegt auf den Balken, die Katze rollt sich auf dem warmen Herd zusammen. Da alles still ist, trauen sich die Räuber zurück. Ihr Hauptmann schickt den einfältigsten der Bande ins Haus, dass er gleich darauf schreiend und in Panik flieht. Die Tiere haben dem Angst gemacht. Die Tiere verzichten auf Bremen und auf ihre Kunst. Sie richten sich ein, sie bleiben im Wald. Und der davon erzählt, dem ist der Mund noch warm. Please help me, I'm falling. Jetzt überholen sie uns tatsächlich. Wer? Na, die 4. Bolaños Kritiker überlegen, ob sie auf dem Weg nach Mexiko in die Rolle der Bremer Stadtmusikanten schlüpfen sollten, um in diesem Narrenkostüm, in Bolaños Auftrag, die Morde und Entführung an der amerikanisch-mexikanischen Grenze aufzuklären. Du hast geträumt, alter Mann. A tornado briefly touched down in Vernon as heavy rain generated by El Nino lashed southern California, flooding roadways and snarling traffic. The tornado damaged roofs. Mach das mal aus und fahr rechts ran. Genau. Wir sollten einen Blick auf die Karte werfen. Wo genau waren sie? Eine bedrohliche Kulisse nackter Felsen verstellte den Horizont. Die sich freundlich verbeugenden Palmen, die sie begleitet hatten, waren verschwunden. Und wäre da nicht vor ihnen Bolaños Avantgarde ausgestiegen, sie hätten glauben müssen, ihre momentane Rettung einer Fata Morgana zu verdanken. Was machen die denn? Die Kritiker gehen ins Kloster, zu Fuß. Da vorne ist das Tor. Gute Idee. Das machen wir auch. Gibt es Nachrichten von Archie und Pete? Nein, nichts. Kein Bild, keine Nachricht. Na dann, wir bleiben hier. Gönnen wir uns eine kleine Verschnaufpause. In seinem Zimmer fand Aronnax eine Mitteilung des Klosters. Der werte Gast könne am Leben der Mönche teilnehmen, Gebet und Meditation von 5 Uhr in der Frühe an. Und so erfüllte er sich einen alten Wunsch, einmal der Welt abhanden zu kommen, ins große Nichts, ins Nada der Mystiker einzutauchen. Ein jüngerer Bruder trug seinen Namen in eine Liste ein, nannte den Preis für eine Woche und erklärte ihm die Regeln, die für einen Gast kaum großzügiger waren als für die auf Lebenszeit verpflichteten Klosterbrüder. Man wies ihm eine Zelle an, die ungeheizt war. Der alte Mann empfand es als angenehm, eine Kutte überzuziehen. Aber erst die Sandalen an den nackten Füßen verleihen der Maskerade einen überwältigenden Grad an Echtheit. Nach 3 Tagen im Kloster überkam Aronnax tiefe Gleichgültigkeit. Die Stunden, die er in seiner kahlen und kalten Zelle verbrachte, auf einer harten Matratze liegend und zugedeckt mit einer Art Bärenfell, gaben ihm eine Ahnung vom Zustand des Weisen, leer das Herz und die Sinne auf Reisen. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Ihre Frage haben, bitte. Bitte. Ausweiskontrolle. Ihren Personalausweis, bitte. Wohin reisen Sie? Berlin, Hauptstadt der DDR. Privat? Dienstlich. Hier. Unser Mitarbeiter Stanislaus Engel ist berechtigt im Auftrag der DB? Deutsche Bundesrepublik? Deutsche Bücherei. In Ordnung. Aus Berlin. Eine freie Stimme der freien Welt. Doch eines späten Nachmittags, ehe der Bruder Glöckner zum Gebet rief, erwachte Aronnax aus seiner erholsamen Lethargie. Durch das angelehnte Zellenfenster wehte die kakophonische Komposition »The Musicians of Free Bremen Town« von Carla Notch, in welcher der Esel die sowjetischen Hymnen zitierte, der Hahn als rechter Wendehals von einer Hymne zur anderen wechselte, die Katze die Marseillaise miaute und der Hund jaulte, das auf die Apokalypse verwiesen wurde. Genauer auf den geheimnisvollen Code in Bolaños Romantitel »Dieses Jahr 2666«, da der Teufel auf schwarzem Rappen den Untergang der Welt verkündete. Was kann uns da noch retten? Ein Chor gefallener Engel. Mit ihnen im Bunde werden wir den Untergang dieser korrupten Welt aufhalten und die Menschheit in unbekannte Paradiese geleiten. Vom Pazifik wallte Nebel über das kalifornische Festland, sodass Kathleen unschlüssig die Karte studierte, auf der Suche nach dem richtigen Freeway, der sie down south bringen sollte. Wie nebenbei reichte sie dem alten Mann einen Packen Zeitungen. Kunstraub der Wo, der Aufklärung ein Stück näher. Hast du es gelesen? Nein. Zwei Reisende, Teilnehmer einer Wettfahrt Seattle-El Paso, sind von der Polizei gestoppt worden. In ihrem Wagen fanden sich die aus einer New Yorker Galerie verschwundenen Gemälde des belgischen Malers Paul Delvaux. Die Frage bleibt, sind die von der Polizei beschlagnahmten Bilder die Originale oder möglicherweise Fälschungen im Auftrag jener investigativen Journalisten Heckle und Jäckle, die unlängst in der Bucht von San Francisco den Tod fanden? Die Reisenden, die ihre Fahrt fortsetzen konnten, erklärten glaubhaft, nichts von der Existenz der Leinwände im Kofferraum ihres Buick gewusst zu haben. Oh weh. Meinen die uns? Shit, die Cops. Sorry, Madame. Die Papiere, bitte. Hier. Aujourd'hui, nous sommes pleins d'allégresse. Et c'est cela qui est important. Wer überholt uns denn da wieder? Klar doch, Bolaños Kritiker, die sich offenbar vorgenommen haben, vor uns in El Paso anzukommen. Könnten Sie hier unterschreiben? Wir haben mit der Existenz des Diebesguts in unserem Wagen sowie mit der Beschlagnahme desselben nichts zu tun. Wir sind unschuldig. Eben. Enhorabuena. Der ganze Mist steht heute schon in der Zeitung. Immer schön die Chronologie der Ereignisse einhalten. Es war, als gerieten sie auf dem Weg nach Baja California immer mehr in eine Anti-Welt, in der die vertraute Imitation der Kunst durch die Natur so sehr von gestern war, so langweilig wie die Stimulanz einer üblichen Zigarette im Vergleich zum Joint. Jetzt könnte ich einen Joint gebrauchen. Wie ich sehe, passt du dich immer mehr den Verhältnissen an. An jenem Morgen, da Jackie am Bahnhof Zoo von einem jungen Mann angesprochen wurde und einwilligte, mit ihm bei Kempinski zu frühstücken, begannen die Jahre des Ausverkaufs seiner zufälligen Begabungen. Das Roulette-Spiel des Übersetzers, Autors, Rezensenten. Für die Zukunft hatten sich jener ominösen Zivilisten angesagt, denen er die Tür weisen wollte. Jedoch sie ließen sich nicht abweisen. Sie waren wie eine Infektion, die man weniger durch Medikamente, denn durch Willenskraft besiegt glaubte und die eines heiteren Tages wieder ausbrach. Es kotzt mich an. Es kotzt mich an. Stimmt, das habe ich damals immer gesagt. Hast du immer gesagt damals. Ich hätte es noch eine Weile ausgehalten. Denn ich hatte mir ausgemalt, wie ich Anne herüberziehen würde auf diese Seite der Welt. Vielleicht wären wir nach New York, Toronto oder sonst wo hinausgewandert. Aber von Anne kam nichts. Kein Brief, kein Anruf. Und so packten wir unsere Koffer. Diese Koffer, die auch wir nun in Berlin hatten. Und kehrten dem Lager den Rücken. Warfen die Fragebogen alliierte Geheimdienste in den Papierkorb. Deckten uns spätestens am Bahnhof Zoo mit reichlich Zigaretten ein. Und ich mit ein paar Taschenbüchern. Und dann verließen wir den freien Sektor der Stadt. Als der alte Mann aus seinem Traum erwachte und eine Weile in jenem Nirgendwo zwischen Traum und Wirklichkeit hin und her wanderte, wurde ihm klar, dass er den Frauen in seinem Leben die Rollen zuschrieb, die er gerade brauchte. Was wusste er denn von seiner zweiten Frau, Jackie? Was von Franziska, die er beide verloren hatte? Kathleen, was gibt's? Ist alles in Ordnung? Mach dir keine Sorgen. Du hast mich nie gefragt. Aber Fabius ist in London bei seinen Eltern. Ja, ich hätte es mir denken können. Aber es wäre dir lieber, er würde in deinem Bett auf deine Rückkehr warten und auf eine Fortsetzung der Bremer Stadtmusikanten. Wenn du alles weißt, dann weißt du auch, ob er in London zur Schule gehen wird. So ist es. Aber wir könnten auch via London zurückfliegen und du könntest ihm Geschenke mitbringen. Riding on the city of New Orleans. Illinois Central, Monday morning rail. Wieder nahm die schnell vorüberfliegende Landschaft dieser Ausläufer unbekannter Wüsten, der eine Nähe von Strand und Meer versprach, den alten Mann gefangen. Verweile doch, du bist so schön. Apropos Schönheit und Verweilen. Ist dir aufgefallen, dass unsere Reiseleiterin Patsy DiCaprio schon länger abgängig ist? Das kommt vor. Ich halte jede Frau, zumal wenn sie einigermaßen ansehnlich ist, für eine Geheimagentin himmlischer Heerscharen. Vielleicht hast du recht, nur dass die Heerscharen verkappte Geheimdienste sein könnten. Wir sind Opfer einer Verschwörung. Was wohl Archie davon hält? Frag ihn. Drück einfach den Knopf des magischen Handys. Aronnax? Endlich. Die Ostküste ist ein einziges Funkloch. Hör zu. Piet fährt gottvoll. Es ist nicht mehr allzu weit bis zur mexikanischen Grenze. Die Frage ist nur, wie durchlässig die Mauer sein wird, die El Paso von der Zwillingsstadt Juarez trennt. Wir müssen rüber machen. Wieso das denn? In El Paso soll die Reise enden. Bist du sicher? Falls ich morgen früh die Vögel im Treptower Park singen höre, anstelle der heulenden Kojoten. Wir sind auch schon ziemlich nah am Ziel. Aber am Ende erwachen wir morgen früh in unseren Betten. Und alles war nur ein Traum. Oder eine Verschwörung. Sie hielten am nächsten Drugstore und Kathleen kaufte mexikanische Tortillas. Auch das Bier kam von South of the Border. Aronnax griff nach den Zeitungen. Bald stieß er auf ein Interview im Los Angeles Herald, das our Special Correspondent Patsy DiCaprio bei der Hausangestellten jenes Millionärs und Sammlers geführt hatte, dem seine Warhol-Sammlung gestohlen worden war. Que joya de niña! Nachtrag der Redaktion. Nach unbestätigten Meldungen sind die Bilder im Kofferraum eines Wagens gefunden worden, den zwei Touristen aus Deutschland gemietet haben. Na, das kann ja heiter werden. Wenn das mal nicht auf das Konto unserer lieben Freunde an der Ostküste geht. Man versucht andauernd, uns etwas anzuhängen. Sie hatten den Warhol so wenig wie wir den Delvaux. Meinst du? Da bin ich mir nicht so sicher. Jedenfalls braut sich über uns ein Unglück zusammen. Ein Motel am Rande der Wüste von Arizona, von bizarren Kakteen umgeben, bot ihnen scheinbar die Ruhe vor dem Sturm. Durch einer Wolke aus Staub entstieg Patsy DiCaprio und sie kam in einem gemieteten Mercedes, älterer Bauart. Ein gutes Auto. Zwei Fragen, Old Man. Wie fühlt man sich weit jenseits der 70? Und wie hast du die Zeit unmittelbar nach dem Fall der Mauer erlebt? In umgekehrter Reihenfolge. Erst das Leben, dann der Tod. Damals glaubte man, man habe einen Ausweg und war wie gelähmt. Die Ausweglosigkeit aber entfacht zuweilen deine Energien. Das Feuer alter Leidenschaften für einen Menschen, für eine Arbeit, glimmt und lodert auf zum Erstaunen derer, die deinen Verfall mit Sorge betrachten. Und mit der Genugtuung, selber noch weit entfernt von kommenden Krankheiten zu sein. Du möchtest allein sein. Die Liebe, deine Arbeit, das Sterben braucht keine Gesellschaft. Du liest den Satz: Etwas Besseres als den Tod findest du überall. Und dein Haus hat viele Türen, durch die du entkommen könntest. Und Trost findest du, obschon du dich gerade von ihm verabschiedet hast, wenn du an Fabius, das Enkelkind, denkst. Und du bürdest ihm alles auf, was du nicht mehr haben wirst. Und du weißt, wie schamlos dieser Wunsch ist, diese Erbschaft, die ein Mensch dem anderen hinterlässt. Und so ist der Aufstand der Söhne gegen die Väter ein moralischer Akt. Wach auf. Wir müssen los, alter Mann. Archie und Peter haben einen gewaltigen Vorsprung. Und Bolaños Kritiker erwarten die Sieger im Verein mit dem werten Herrn Frankfurter in der Kentucky Bar von Ciudad Juarez. Mexico tan lindo y quiero. Ich folge euch. Spätestens in El Paso sehen wir uns wieder. Wohlan, Betsy DiCaprio. Aronnax rieb sich die Augen, als müsste er einmal mehr aus seinen Träumen finden. Der Augenblick wurde zur Ewigkeit. Now is the time. Die Winde der Chihuahua-Wüste trieben sie mit ihrem heißen Atem vor sich her. Vergeblich versuchte Kathleen, Verbindung zu Archie und Pete herzustellen. Mann, ist mir heiß. Kathleen hatte ihre Bluse bis zum Nabel geöffnet. Und der alte Mann kramte in den Taschen seiner Safari-Weste. El Paso, Koordinaten 31 Grad 47 Minuten Nord, 106 Grad 29 Minuten West. Zeitzone Mountain Standard Time. Zentrum für Raketenforschung. Die Grenze zwischen USA und Mexiko markiert ein löcheriger Zaun. Dort defiliert die Grenzpatrouille, die jeden Latino zurückschickt, der gefasst wird. Die Flüchtenden schluckt die Wüste und sie erreichen das gelobte Land in Leichensäcken. Mehr Tote pro Woche als in 28 Jahren an der Berliner Mauer. Umschlagplatz für Rauschgift aus Mexiko. Rätselhafte Morde, vor allem an jungen Frauen. Ach. Was ist mit dir? Du fühlst dich nicht wohl? Die Hitze. Dröhnende Wolken am Himmel. Es gibt gleich ein Gewitter. Wo sind wir? In El Paso? Auf dem Weg zu einem Karmeliterinnenkloster. Wir sind gleich da. Was war das denn? Eine Herzattacke? Aronnax schien zu merken, wohin die Reise ging. Und seine radikale Ablehnung jeder Stationierung in einem Krankenhaus rief seine Lebensgeister zurück. Und deshalb machte er, der unverbesserliche Spötter, das V-Zeichen. Und fast hätte Kathleen es, schon um sich zu beruhigen, erwidert. Come on to my house, I'm gonna give you candy. Die Äbtissin ist wundervoll. La Madre Superiora Jacinta. Ach, sie heißt nicht zufällig Jackie? Denk dir, sie wird wie eine Heilige verehrt, da sie alle von Mord und Verfolgung bedrohten Frauen in ihr Kloster aufgenommen hat. Sie hat notfalls deren Peiniger mit einer Kalaschnikow in Schach gehalten, mit der sie aus einer der Schießscharten schoss. Das Kloster war früher ein Kastell im Krieg der Yankees gegen die Indios. Na, das klingt wie aus einem eurer Filme von dir und Archie. Es heißt, sie mache aus ihren Nonnen eine Guerilla-Armee, um alle Übeltäter dieser Welt, die Banker wie die Politiker und alle übrigen Verräter und Betrüger an die Wand zu stellen. Das klingt, als würdest du einen Roman schreiben wollen. Oder ein Hörspiel. Einen Titel hätte ich. Dance me to the end of love. In der Nacht träumte er von Jackie, jung und frech. Sie hielten sich an den Händen und drehten sich zu einem Walzer, zu dem Leonard Cohen wiederholt sang »Dance me to the end of love«. Herr Dr. Aronnax, und was geschah dann? Alles ging seinen sozialistischen Gang, Herr Dr. Wolf. Hinter den Klostermauern waren wir erst einmal sicher. Draußen überstürzten sich die Ereignisse. Roberto Bolaños Kritiker, von denen wir meinten, sie warteten auf uns zur großen Siegesfeier in der Kentucky Bar von Ciudad Juárez, waren in die Literatur zurückgekehrt und hatten nun wieder ihre Plätze in den ihnen zustehenden Seiten des unsterblichen Romanes eingenommen. Zu guter Letzt auch Liz Norton, die online für die posthume Verleihung des Nobelpreises an Bolaño warb. Am Ende blieben sie immer im Quartett und liefen so unbeschwert und glücklich durch die Straßen von Avignon, wie seinerzeit durch die schwärzlichen Amtsstubenstraßen von Bremen oder durch die vielfältigen Straßen, die die Zukunft noch für sie bereithielt. Morini von Norton geschoben mit Pelletiers zur Linken und Espinosa zur Rechten, oder Morini von Pelletier geschoben mit Espinosa neben sich und Noten, die rückwärts vor ihnen hergingen. Mein Gefühl sagt mir, dass die Rückkehr von Morini, Pelletier, Espinosa und Liz Norton in die obskure Kunstwelt von 2666 mit dem Zusammenklappen auf Old Man Aronnax zu tun hatte. Wir sind in Sicherheit. Und ich wende mich nun endlich mit Liebe und Leidenschaft Morini zu. Archie ist in El Paso verhaftet worden. Schon wieder? Und überhaupt, er war doch nicht etwa vor uns da. Mhm. Und wieder dasselbe Spiel. Man hat ihn, als er und Pete im Siegestaumel aus dem Auto stiegen, sogleich mit Handschellen in Empfang genommen. Als sei Archie... Als sei Archie wirklich der ominöse Autor, der sich hinter dem Pseudonym Benno von Acimboldi versteckt hat. Hilf mir mal. War jener ein Freiheitskämpfer gewesen? Ein Kriegsverbrecher? Oder ein Mauerschütze? Keine Ahnung. Es kommt noch schlimmer. Washington hat Patsy DiCaprio wegen Verrats eines Staatsgeheimnisses auf die Fahndungsliste der Vereinigten Staaten setzen lassen. Wie das? Nun, sie behauptete, dass jener Diebstahl der Bilder von Delvaux und Warhol im Einverständnis der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika geschehen sei. Man habe sich davon Informationen versprochen, die in den Bildern gespeichert worden seien. Sie würden für ein Experiment gebraucht, an welchem ein Geheimstab mit Wissen der Regierungen in London wie in El Paso arbeite, nämlich der Entwicklung eines Homunculus, der resistent und gehorsam zugleich eine weiträumige Besiedlung des Planeten Mars ermöglichen werde. Verstehe. Um Spuren zu verwischen, die von London nach El Paso führten, wurden die gestohlenen Bilder kopiert und zweimal zwei deutschen Touristen, die einem Reisebüro in die Falle gelaufen waren, ins Auto geschmuggelt. Dort wurden sie von einer korrumpierten Polizei sichergestellt und der Galerie bzw. dem Eigentümer zurückerstattet. Heckle und Jeckle, die den Betrug aufdecken oder für sich nutzen wollten, wurden ermordet. Konzentrieren wir uns auf Patsy DiCaprio. Sie arbeitete für jene Geheimdienste, die im Schutz der größten Militärmacht auf Erden operieren. Nach Patsy wird nun aber vergeblich gefahndet. Und so vermute ich, dass sie sich nach Mexiko abgesetzt hat. Sie wissen nicht, was ein Skatvocal ist? Nehmen Sie eine Leipziger Volkszeitung von damals, trennen Sie die Schlagzeilen in ihre einzelnen Silben auf und setzen das Ganze in Musik. Erst später erfuhren wir, dass Archie, in einem Seitenflügel des Karmeliterinnenklosters untergebracht war. Unseres Klosters. Es war ein ausbruchssicheres Verlies, das El Pasos schlimmste Verbrecher einmauerte. Aronnax verlor sich zunehmend in seinen Fantasien. Das war Sarah Vaughan, eine Meisterin des Catvocals, damals Freihaus über AFN Berlin zu beziehen. American Forces Network, The Voice of Information and Education. Joe Judak, nachmittags nach 17 Uhr. Are you listening? Ob er in der Äbtissin seine inzwischen gealterte und unter einer Nonnenhaube versteckte Jackie erkannte? Wir müssen langsam aufbrechen. Erst müssen wir Archie befreien. Wo übrigens steckt Pete? Keine Ahnung. Sie saßen im Klostergarten. Zuweilen wehte mit einem lauen, nach Melisse und Zitronen duftenden Windstoß ein mehrstimmiger Gesang zu ihnen, der abbrach und von neuem begann. Ich muss nun von hier fort. Geh nicht. Bist du sicher, dass dein Vorrat an Medikamenten fürs Erste ausreicht? Hüte dich vor der Wundermedizin der Klosterweiber. Sie würde nicht nur dein Immunsystem durcheinanderbringen, sondern dir suggerieren, dass du den Tag als Traum erlebst und die Nacht als Rückkehr in die Realität. Was verschafft mir die Ehre Ihres Besuchs? Die Akten? Erraten, sagte der werte Herr Frankfurter und nahm neben Aronnax Platz. Der lag in seiner Matratzengruft und hüllte sich im Liegen in seinen Bademantel. Die Akten sind die Trumpfkarten im Spiel. Denn nicht nur in El Paso laufe ich Gefahr aufzufliegen. Wenn meine alte Identität mich einholt, verfange ich mich mit ihr in den Strafregistern, die der neue deutsche Staat für alle Vergehen des alten Staates aufgestellt hat. Das Problem verfolgt mich bis in den Niederbarnebel. Ich verstehe. Sie hatten damals, als ich am Bahnhof Zoo im Zug saß und wartete, im Auftrag höherer Chargen Ihrer Firma Jackie aus dem Staatsgebiet der Deutschen Demokratischen Republik herausgelockt. Mehr noch, sie in ihrer Persönlichkeit derart verändert, dass sie sich bereit erklärt hatte, in El Paso das Institut für Weltraumforschung zu erkunden, sich um eine Stelle zu bewerben und in die Abteilung vorzudringen, die eine Besiedlung auf dem roten Planeten vorbereitete. Lassen Sie mich erklären. Doch in El Paso brach wie eine zweite Pubertät die unterdrückte Willenskraft Jackies hervor. Sie verschwand, kappte den Funkkontakt zu ihren Auftraggebern und trat in das Kloster als Novizin ein. Nun hat Patsy DiCaprio ihr Erbe angetreten. Hier geht es aber um Ihren Freund Archimboldi. Wir können umgehend seine Freilassung bewirken, wenn Sie im Gegenzug die Akten... Das können Sie vergessen. Wir beide, Archie... Ich, ja. Archie und ich, wir beide sind stehen geblieben. Und es die Fahnenträger der neuen Zeit an uns vorbei defilierten. Aronnax in seinem moosgrünen Bademantel, die kopierten Akten in der Hand, saß im Klostergarten. Eine junge, bildschöne Nonne brachte einen Rollstuhl. Kommen Sie, ich helfe Ihnen hinein. Aronnax straffte sich, verbiss sich die Schmerzen, die ihn unerwartet überfielen wie eine Moskitoplage. Und schon saß er drin. Im Handumdrehen schälte sie ihn aus seinem Bademantel. Gut, dass er Unterwäsche und Socken trug. Denn nun zog sie ihm mit energischer Hand Hose, Jeanshemd und Safari-Weste über den mageren Leib, reichte ihm einen Handspiegel, als wollte sie ihm den desperaten Zustand seiner Bart stoppeln und seiner Frisur zeigen. Der alte Mann schüttelte den Kopf und die Nonne nickte und schob ihn zum Tor hinaus. Kathleen, du hast dich in eine Nonne verkleidet? Was ist mit Archie? Ich vergaß ihm, diese Akten zu schicken. Sie trügen zu seiner Entlastung bei. Ich habe sie ihm faxen können. Dein Freund Archie ist frei. Er wartet auf uns in der Bodega El Paso. Ich möchte, dass er uns, mit deiner Hilfe natürlich, Amigo Aronnax, ein Drehbuch zur Eroberung des Mars schreibt. Wir brauchen ein wenig Publicity, bevor wir mit unseren Experimenten weitermachen. Du bist also auch dabei? Erst Jackie, dann Patsy, dann du. Guter Witz. Für den Film hätte ich einen Titel. Letzte Ausfahrt El Paso. Und nun, vamonos. Draußen wartete der tundragrüne Buick. Kathleen drehte sich um, als fürchtete sie, die schießwütige Äbtissin würde sie beobachten und ihre Kalaschnikow in Anschlag bringen. Sobald das kühle Innere des Wagens sie aufnahm, umgab die Landschaft sie wie ein schützendes Labyrinth, das sich zum Meer und zum Gebirge hin öffnete. Es war Aronnax bisher gar nicht aufgefallen. Über dem rechten Außenspiegel wehte die Flagge der Deutschen Bundesrepublik. Es dämmerte schon, als der alte Mann in seinem Bett erwachte. Noch schwiegen die Vögel, die auf den Sonnenaufgang warteten, Der alte Mann schaltete wie an jedem Morgen das Radio auf dem Nachttisch an. Wir brachten den ersten Satz von Mozarts Kleiner Nachtmusik. Kleine Nachtmusik? Wieso kleine Nachtmusik? Es ist doch schon morgen. Nun geht es weiter mit Jazz. Hören Sie Lester Young am Tenorsaxophon in einer Aufnahme aus New York im Oktober 1940. Charlie's Dream. Das verwirrte ihn vollends. Aronnax war sich nicht sicher, ob er wach war oder träumte, sodass er auf die Orientierungshilfe seiner Haushälterin wartete, mit der er doch gerade erst in der besten Tequila-Bar von El Paso gewesen war, in Erwartung Archies, der... Hier versagte sein Gedächtnis. Aus irgendeinem Grund verhaftet und aufgrund irgendwelcher Papiere entlassen worden war. In welchen ihrer vielen Filmpläne waren sie zuletzt verstrickt gewesen? Auf dem Handy ist ein gewisser Archimboldi. Archie, for sure. Du? Um diese Zeit? Ja, ich. Und ich dachte schon, man hätte dich aus der Welt ausquartiert. Jetzt haben wir uns gerade mal ein paar Tage nicht gesehen. Ja, wir waren auf Weltreise. Auf Weltreise. Welche Verschwörung. Bist du denn diesmal zum Opfer gefallen? Eine Verschwörung? Ich das Opfer? Ach, Quatsch. Mensch, Aronnax. Ich habe eine geniale Idee für einen Film. Oder vielleicht wird es auch ein Hörspiel. Well, I met a beautiful princess in the land of Obliadi. She smiled and said, Obliadilia, Obliadilia, Obliadilia. Und Paschsang und Astern und Heuschrecken fielen ihm vor die Füße. Bis das Lied am defekten Zaun des Sportplatzes hängen blieb. I said, Obliadilia, love and do with pride. Obliadilia, love and do, let's take a ride. Der alte Mann schlief noch einmal ein, bis ihn die ersten schwachen Strahlen einer im milchigen Frühnebel schwimmenden Sonne weckten. Aus der unteren Etage des erwachenden Hauses stieg das Aroma eines starken Kaffees, mit dem sich Kathleen für ihre Tagesarbeit stärkte. Die Tür zur Schlafkammer öffnete sich. Guten Morgen. Ich bringe die Tageszeitungen und die gestrige Post. Hier, Herr Doktor, Ihre Rezension zu Bolaño. Im Dialog mit Morini, Pelletier und Espinosa. Ein Roman zwischen Traum und Wirklichkeit. Nein, das ist ja der Wahnsinn. Ah, ja? Hören Sie sich das an. In der Nähe von El Paso, an der amerikanisch-mexikanischen Grenze, ist bei einem Feuergefecht mit der lokalen Rauschgiftmafia dem Vernehmen nach die Äbtissin des lokalen Klosters ums Leben gekommen. Sie war die Anführerin einer Guerillagruppe und nach unbestätigten Meldungen deutscher Herkunft. Unfasslich. Ist das alles, was in der Welt passiert ist? Nein. Ein bei einer Auktion in London versteigertes, bisher unbekanntes Gemälde von Paul Delvaux, Pierre Aronnax, Issedame, erwies sich als Fälschung. Bis zur Klärung des Sachverhalts sitzen die Verantwortlichen in Untersuchungshaft. Nun ja. Ach, und hier. Eine Postkarte von Archie aus El Paso, wo er mit seinem Sohn Pete an einem Drehbuch arbeitet. Zeigen Sie her. Er schreibt, Aronnax, wir sind unterwegs in künstliche Paradiese. Ah, welchen Tag haben wir heute? Hatte sein Gedächtnis ausgesetzt und er konnte sich deshalb nicht an die Rückkehr aus Amerika erinnern? Am Ende wollte er sich nicht fragen, ob denn nun alles ein Traum, sein Traum gewesen oder ob die Sache tatsächlich so abgelaufen war. Was ist mit Fabius? Was soll mit ihm sein? Sein Vater hat ihn nach unserer Abreise mit nach London genommen, um ihn auf die Schule vorzubereiten. Nach unserer Abreise? Also doch. From the land of Obliadi, I jumped when I saw the princess who was waiting there for me. Das Leben ist Traum. Am Ende werden alle Figuren, die Lebenden wie die Toten, ihre Träume verlassen und sich in den Paradiesen wiederfinden, die sie zu ihren Lebzeiten gesucht haben. Last Exit to El Paso. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Fritz Rudolf Fries. Hörspielbearbeitung Uta Maria Heim. Es spielten Pierre Aronnax, Hans-Peter Halbachs, Kathleen, Judith Rosmeier, Archie, Klaus Manchen, Pete, Jörg Schüttauf, Patsy DiCaprio, Saudia Young, Frankfurter, Peter Prager, Bolognas vier Kritiker, Liz Norton, Julika Jenkins, Marini, Claudio Caiolo, Espinosa, Ivan Gallardo, Pelletier, Wolfram Koch, Dr. Wolf, Manfred Möck, Hispano Cop, Raul del Pozzo Barrioso, Fabius, Luis Heder. In weiteren Rollen Ulla Reichelt, Ellen Schweder und Corinna Waldbauer. Sowie in Ausschnitten aus dem Fries-Hörspiel Frauentagsende oder Die Rückkehr nach Ubliadu, Manfred Krug, Winfried Glatzeder, Edgar Harter und Dieter Jaslauk. Der alte Mann schwieg. Er hatte längst gesehen, dass auf dem zweiten Kopfkissen das Märchen von den Bremer Stadtmusikanten aufgeschlagen war. Die Seiten waren verblättert, aber er musste nicht lange suchen, um den Satz zu finden, mit dem alles angefangen hatte. Etwas Besseres als den Tod findest du überall. Dramaturgie Thomas Fritz, Ton André Löhe, Schnitt Christian Grund, Regieassistenz Matthias Seimer, Regie Wolfgang Rindfleisch. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk mit dem Südwestrundfunk 2018.